Abschnitt 21 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Martin Harbecke. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 21 Prozess Leckert-Lützow Teil 3. Hierauf wurde der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Freiherr Marschall von Bieberstein als Zeuge vernommen. Vorsitzender: Das Zeugnis Eurer Exzellenz ist vom Gericht in zwei Richtungen für erforderlich erachtet worden. Einmal dahingehend, in welchen Beziehungen Eure Exzellenz selbst oder das Auswärtige Amt zu den Angeklagten Leckert und von Lützow gestanden haben, sodann, welche Stellung das Auswärtige Amt gewissen Zeitungen und den in den reichsoffiziösen Zeitungen veröffentlichten Artikeln gegenüber einnimmt. Ich frage zunächst, ob Eure Exzellenz einer von den beiden Angeklagten bekannt ist. Zeuge: Nein, den ersten Angeklagten habe ich nie gesehen. Vorsitzender: Haben Eure Exzellenz den Angeklagten Leckert jemals empfangen? Zeuge: Nein, einen so jungen Menschen würde ich überhaupt nie empfangen. Ich erkläre aufs Bestimmteste, dass ich den jungen Mann niemals empfangen habe. Die einzige Möglichkeit wäre, dass er mir vielleicht einmal im Reichstage, wo mir manche Herren von der Presse vorgestellt werden, gleichfalls vorgestellt worden ist. Ich erinnere mich aber dessen nicht. Vorsitzender: Ist Eurer Exzellenz bekannt, dass sich Leckert auf Beamte des Auswärtigen Amtes als Gewährsmänner seiner Nachrichten beruft und dass er behauptet, er habe die Information zu seinen beiden Artikeln, die unter Anklage stehen, von Beamten des Auswärtigen Amtes, von der Umgebung des Herrn von Marschall, wie er sich ausdrückt? Haben Eure Exzellenz vielleicht eine Umfrage unter den Beamten des Auswärtigen Amtes gehalten, um diesen Gewährsmännern auf die Spur zu kommen? Zeuge: Nachdem mir bekannt geworden ist, dass sich der Angeklagte auf Beamte des Auswärtigen Amtes als seine Gewährsmänner beruft, habe ich sofort eine schriftliche Umfrage unter allen Beamten des Auswärtigen Amtes bis herab zu den Subaltern und Unterbeamten gehalten, ob sie jemals eine Beziehung zu dem Angeklagten Leckert gehabt haben. Alle ohne Ausnahme haben diese Frage verneint. Dem Herrn Oberstaatsanwalt gegenüber habe ich mich bereit erklärt, erforderlichenfalls alle Beamten vom Dienstgeheimnis zu entbinden. Ich bin jedoch der Ansicht, es handelt sich in dieser Sache um den bekannten, großen Unbekannten, der in Gerichtssälen so oft eine Rolle spielt. Was meine Kenntnis über das Zustandekommen der Depesche bezüglich des Kaisertoasts betrifft, so setzte ich voraus, dass der Stenograf nicht in der Lage sei, Französisch zu stenografieren. Ich habe deshalb den Toast des Kaisers von Russland sofort so aufgeschrieben, wie ich ihn gehört habe, und habe den Text von einem hochgestellten russischen Beamten verifizieren lassen. Unter den Teilnehmern der Galatafel konnte gar kein Zweifel darüber obwalten und waltete nicht, ob was der Kaiser von Russland gesagt habe. Ich reiste am 7. September nach Karlsruhe ab und las in der Zeitung zu meinem Erstaunen, dass das Wolffsche Büro einen falschen Text der Rede veröffentlicht habe. Ich telegrafierte deshalb von Karlsruhe aus sofort an das Auswärtige Amt und wies dies an, Nachforschungen darüber anzustellen, wie es möglich war, dass das Wolffsche Büro noch vor der Zustellung des amtlichen Wortlautes einen Vorbericht mit einem falschen Text veröffentlichte. Da hat sich dann ergeben, dass hier ein Versehen des Berichterstatters de Graal vorlag. Herr de Graal hat seinen Standort als auf der Galerie eines Nebensaales oder in einem mit einer Erhöhung versehenen Nebensaale bezeichnet. Dass ein Doppeltext des Toasts vorhanden gewesen, von denen der eine reprobiert und der andere akzeptiert worden sei, sind müßige Erfindungen. Von Verabredungen nach dieser Richtung hin müsste ich etwas wissen. Solche Verabredungen haben nicht bestanden. Das Hofmarschallamt hat mit diesen Dingen überhaupt nichts zu tun, sondern nur das Zivilkabinett. Als ich nach Berlin zurückkehrte, erfuhr ich von den Artikeln der Welt am Montag, die ich bis dahin gar nicht kannte, und der Staatsbürgerzeitung, die sich mit der angeblichen offiziösen Presswirtschaft und der Fälschung des Kaisertoasts beschäftigte. Ich war höchst erstaunt darüber, erwiderte aber dem Herrn Dr. Hammann auf dessen Frage, ob man eine Berichtigung loslassen solle, dass dies nicht nötig sei, da die Sache zu unsinnig sei und dass eine Berichtigung höchstens vom Wolfschen Telegrafenbüro ausgehen könne. Letzteres hat dann auch bald darauf ein Dementi gebracht. Eines Tages erhielt ich einen Brief des Herrn Dr. Plötz mit Anfragen über die Wahrheit oder Unwahrheit der Mitteilungen. Dr. Plötz wurde von Herrn Dr. Hammann empfangen und dieser ließ dem Dr. Plötz keinen Zweifel darüber, dass alles Schwindel sei. Dr. Plötz wurde gesagt, dass, wenn alles Schwindel sei, er doch kein Interesse haben könne, den Namen des Verfassers zu verschweigen. Daraufhin ist der Name des Herrn von Lützow genannt worden. Ich erkundigte mich, wes Geistes Kind Herr von Lützow sei und erfuhr, dass dieser in Journalistenkreisen in dem Rufe stehe, ein Agent der politischen Polizei zu sein. Ich weiß, dass die Mitteilungen dieser Personen häufig am giftigsten wirken, denn diese Personen maßen sich oft eine gewisse Autorität an, die sie nicht besitzen. Sie flüstern sich die Dinge von Ohr zu Ohr und sie sind unfassbar. Ich bat um den Besuch des Polizeipräsidenten. Letzterer sagte mir bei der Unterredung, Herr von Tausch habe ihm auch die Meldung gemacht, dass dieser Artikel aus dem Auswärtigen Amte stamme. Ich erwiderte, dass es für mich doch von großer Tragweite sei, wenn ein Beamter der Polizei seinem Vorgesetzten mitteile, eine begangene Infamie stamme aus einem Amte, dem ich vorstehe. Ich ersuchte um Ermittelung, ob etwa Herr von Lützow dahinter stecke. Der Polizeipräsident bestätigte mir dies schon nach einiger Zeit und ich fand meine Vermutung gleichfalls bestätigt, dass von Lützow im Dienste der politischen Polizei stehe. Der Minister des Innern hat mir später das betreffende Aktenstück des Herrn von Tausch zur Verfügung gestellt. Bei den Unterredungen mit diesem ergab sich der Eindruck, dass Herr von Tausch alle Schuld auf Leckert wälzen und von Lützow möglichst exkulpieren wollte. Ich erwiderte, da einer von beiden sich die Mitteilung einfach aus den Fingern gesogen haben muss, so ist es nicht einzusehen, warum gerade Leckert dies getan haben muss. Ich habe später Herrn Dr. Hammann beauftragt, verschiedene Korrespondenten, die ihn besuchten, zu bitten, nachzuforschen, wer Herr von Lützow eigentlich sei und ihnen nahezulegen, dass hier von einem Redaktionsgeheimnis keine Rede sein könne, denn hier handle es sich darum, ein Treiben zu entlarven, an dessen Beseitigung die anständige Presse das lebhafteste Interesse haben müsse. Es wurde dabei bestätigt, dass Herr von Lützow als Agent der Polizei gelte. Der Zeuge ging nun auf die Staatsbürgerzeitung ein. Schon seit länger als Jahresfrist seien in diesem Blatte Artikel erschienen, in denen angedeutet wurde, dass in dem Auswärtigen Amt die Quelle zu suchen sei, aus der die Verhetzungen von hohen Beamten gegeneinander stammten. Der Name des Zeugen werde mit einer Camarilla in Verbindung gebracht. Es wurde behauptet, dass die Fäden der Intrigen in der Wilhelmstraße zusammenliefen und ähnliche Andeutungen mehr, die keinen Zweifel darüber ließen, dass die Spitze sich gegen das Auswärtige Amt richten solle. Es liege hier einer der Fälle vor, dass man eine bestimmte Person im Auge habe und doch vermeiden wolle, mit dem Paragraph 185 des Strafgesetzbuches in Konflikt zu kommen. Im vorigen Jahre sei in den Münchener Neuesten Nachrichten ein Artikel über die Militärstrafprozessnovelle erschienen. Damals habe die Staatsbürgerzeitung ebenfalls angedeutet, dass die Quelle des Artikels im Auswärtigen Amt zu suchen sei und man bezwecke, die Minister Bronsart von Schellendorf und von Köller zu verhetzen. Es seien Ermittlungen nach dem Verfasser des Artikels angestellt worden, die aber nur den Erfolg gehabt hätten, festzustellen, dass in dem Ministerium des Innern keinerlei Indiskretion begangen sei. Als der Prozess gegen von Lützow im Gange war, habe er, der Zeuge, vom Kriegsminister von Goslar erfahren, dass Kriminalkommissar von Tausch den Journalisten Kukuc als denjenigen bezeichnete, welcher ihm anvertraute Geheimnisse verraten habe. Von Tausch habe erklärt, dass von Lützow ihm diese Mitteilung gemacht habe. Dann sei im Hamburger Korrespondenten ein Artikel über die Militärstrafprozessordnung erschienen und ebenso unterm 28. April in der Kölnischen Zeitung ein Artikel ähnlichen Inhalts, der Dinge enthielt, welche der Verfasser nur durch einen Vertrauensbruch erfahren haben konnte. Auch bei dieser Gelegenheit habe man auf das Auswärtige Amt verwiesen. Er, von Marschall, habe vor einigen Tagen der Kölnischen Zeitung mitgeteilt, dass dieser Artikel auch in dem gegenwärtigen Prozess eine Rolle spielen würde und hieran das Ersuchen geknüpft, ihm nunmehr den Verfasser zu nennen. Darauf habe er gestern ein Schreiben erhalten, worin sich Hauptmann A.D. Fritz Hönig als Verfasser bekenne, aber gleichzeitig die Versicherung abgegeben habe, dass seine Informationen nicht von irgendeinem Beamten herrührten, es sich vielmehr um eine Privatarbeit handle. Der Zeuge erörterte sodann die Geschäftsführung in dem Pressbüro des Auswärtigen Amtes, das unter der Leitung des wirklichen Legationsrats Dr. Hammann stehe. Das Pressbüro sei ein notwendiges Übel, am liebsten wäre es ihm, wenn er dies Institut entbehren könnte. Es gäbe eine ganze Reihe von Blättern, welche die auswärtige Politik unterstützten, teils dadurch, dass sie der Regierung günstige Artikel aufnähmen, teils dadurch, dass sie beim Pressbüro des Auswärtigen Amtes anfragen ließen, ob von der ausländischen Presse verbreitete Nachrichten über deutsche Verhältnisse der Wahrheit entsprächen. Aber es habe dem Auswärtigen Amte stets ferngelegen, irgendwelchen Einfluss auf die Tendenz der Blätter auszuüben, die von ihm Informationen erhalten. Dr. Hammann empfange die Vertreter der Presse und habe die strenge Weisung, bei der Erteilung von Informationen alles zu vermeiden, was in der Öffentlichkeit irgendwelche Beunruhigung hervorzurufen geeignet sei. Auch in Betreff der Hamburger Enthüllungen habe er angeordnet, dass außer den beiden Artikeln im Reichsanzeiger keinerlei Inspirationen erfolgen sollten. Aber trotz dessen seien in allen möglichen Zeitungen wohl über 100 Artikel über dieses Thema erschienen. Und auch dies werde dem Auswärtigen Amt in die Schuhe geschoben. Dies sei ein Punkt, wo die Presse selbst ansetzen müsste, um eine Änderung einzuführen. So wie bei uns werde es bei allen auswärtigen Ministerien der Welt gehandhabt. Das Auswärtige Amt könne unmöglich deshalb, weil es gewisse Beziehungen zu bestimmten Blättern unterhält, für alle Artikel dieser Blätter verantwortlich gemacht werden. Diese Blätter bleiben völlig unabhängig. Selbst Artikel, die gegen ihn selbst gerichtet waren, gelten als offiziös. Heiterkeit. Vom Auswärtigen Amte seien niemals persönliche Angriffe ausgegangen, weder gegen aktive noch gegen frühere Minister und Beamte. Auf weiteres Befragen erklärte der Zeuge, dass er unter allen Umständen Strafantrag gestellt haben würde, wenn das Auswärtige Amt in irgendwelche Beziehungen zu den Unverantwortlichen gebracht würde. Herr von Lützow würde er nicht empfangen haben. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski richtete eine ganze Reihe von Fragen an Freiherrn von Marschall, die feststellen sollten, inwieweit diesem die persönlichen Verhältnisse des Angeklagten von Lützow bekannt seien und inwieweit die in verschiedenen Blättern erschienene Behauptung, dass von Lützow wegen Verdachts der Spionage aus dem Offizierstande entfernt sei, auf Inspiration des Auswärtigen Amtes zurückzuführen sei. Herr von Marschall erklärte, dass er über letztere Frage nichts wisse. Auf eine Frage des Rechtsanwalts Glatzel erwiderte Freiherr von Marschall, dass er es dem Gerichtshof überlassen müsse, über die Malafides der Staatsbürgerzeitung sich zu entscheiden. Aber wenn einer so systematisch mit Anklagen gegen das Auswärtige Amt vorgehe, wie die Staatsbürgerzeitung, so müsse man doch annehmen, dass ihm vollständiges Material zur Verfügung stehe und deshalb sei auch anzunehmen, dass seine eigene, des Zeugen, Tätigkeit zur Ermittlung der Urheberschaft ihm bekannt sein musste. Es frage sich, aufgrund welchen positiven Materials die Staatsbürgerzeitung sich berechtigt glaubte, systematisch so schwere Angriffe gegen einen Minister zu richten. Bisher sei solch Material nicht in die Erscheinung getreten. Verteidiger Rechtsanwalt Glatzel: Seit Jahren besteht in der Presse, welche sich nicht für offiziös hält, die Überzeugung, dass eine offiziöse Pressmisswirtschaft, wie sie von der Staatsbürgerzeitung behauptet wurde, tatsächlich existiert, dass eine Reform dringend notwendig sei und auch von allerhöchster Stelle mit Rücksicht auf die Verwirrung, die dadurch angerichtet werde, als berechtigt anerkannt worden sei. Freiherr von Marschall: Er könne seine Beziehungen zur Presse nicht noch enger ziehen, als er es getan, wenn nicht das Staatsinteresse darunter leiden solle. Er wünschte, dass er mit der Presse überhaupt nichts zu tun hätte, denn er wisse, dass damit immer Anfeindungen verknüpft seien. Es gehe aber nicht anders. Von einer Pressmisswirtschaft im Auswärtigen Amte könne keine Rede sein. Die Pressmisswirtschaft liege in allererster Reihe darin, dass gewisse Blätter eine Polemik mit einem anderen Blatte gar nicht führen zu können vermeinen, ohne dass sie den Gegner als offiziös denunzieren. Rechtsanwalt Glatzel: Dass eine Pressmisswirtschaft besteht, zeigt doch die Tatsache, dass ein so anerkannt offizielles Blatt wie die Kölnische Zeitung auf allerhöchsten Befehl aus dem Schlosse verbannt worden ist. Freiherr von Marschall: In keinem Ministerium der Welt kann man den Zeitungen, welche sich bereit erklären, Ansichten der Regierung Raum zu gewähren, zur Pflicht machen, niemals irgendetwas gegen ein Regierungsamt zu schreiben. Rechtsanwalt Glatzel wünschte die Verlesung eines Artikels der Staatsbürgerzeitung, aus welchem hervorgehen werde, dass es der Staatsbürgerzeitung nicht auf eine Beleidigung des Freiherrn von Marschall, sondern auf die Bloßlegung eines Krebsschadens und auf die Reform offenbarer Missverständnisse ankam. Oberstaatsanwalt Drescher: Wenn doch noch Verlesungen stattfinden sollen, so beantrage ich die Verlesung einer Broschüre, welche schon in diesem Hause Gegenstand gerichtlicher Maßnahmen geworden ist. Sie wird beweisen, dass die Staatsbürgerzeitung und die antisemitische Presse am allerwenigsten sich zu echauffieren Veranlassung hat über Angriffe, die gegen die Umgebung des Kaisers erhoben werden. Die Broschüre ist betitelt »Geheimes Judentum, Nebenregierung und jüdische Weltherrschaft«. Diese Broschüre enthält die pöbelhaftesten Angriffe gegen den Hof, behauptet, dass die Umgebung des Kaisers, unter besonderem Hinweis auf Herrn von Lucanus, aus Judenabkömmlingen besteht und dass ein förmlicher Ring die Entschlüsse des Kaisers beeinflusst. Der Verfasser war der Gesinnungsgenosse der Staatsbürgerzeitung, der bekannte Karl Paasch, der von dieser nach allen Richtungen hin verherrlicht worden ist. Wo war denn gegenüber dieser Broschüre die Staatsbürgerzeitung, um im Interesse des Staates ihre Stimme zu erheben? Der Gerichtshof beschloss, die Verlesung nach Schluss der Zeugenvernehmung vorzunehmen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski beantragte darauf, die Vorladung des Chefs des geheimen Zivilkabinetts, wirklichen geheimen Rats Dr. von Lucanus oder dessen Sekretärs, um die Stunde feststellen zu können, wann Herr de Graal den richtigen Wortlaut erhalten hat. Zeuge de Graal erklärte, dass dies zwischen 10 und 11 Uhr abends gewesen sein müsse. Oberstaatsanwalt: Ich muss doch entschieden bitten, mitzuteilen, zu welchem Zweck derartige Anträge dienen sollen. Rechtsanwalt Dr. Lubczynski: Bei einem so hervorragend politischen Prozess ist es doch nötig, die denkbar größte Klarheit zu verbreiten. Uns liegt natürlich daran festzuhalten, dass Herrn de Graal der erste Wortlaut aus der Umgebung des Kaisers zugestellt ist. Oberstaatsanwalt: Will Herr von Lützow wirklich bei dieser ungeheuerlichen Behauptung bleiben, dann fordere ich ihn auf, nun endlich klipp und klar den Namen der Person zu nennen, die er im Auge hat. Dazu sollte ihn doch sein eigenes Ehrgefühl bewegen. Von Lützow erklärte sich dazu nicht imstande. Wirklicher Legationsrat Dr. Hammann gab zu, er habe davon gesprochen, dass von Lützow in journalistischen Kreisen als Polizeivigilant gelte. Seine Gewährsmänner seien von Huhn, Direktor Dr. Mantler und andere. Die Informationen zu den die Person des Herrn von Lützow betreffenden Nachrichten betreffend das ehrengerichtliche Verfahren und dessen Ausgang rühren nicht von ihm, sondern wahrscheinlich von ganz anderen Personen her. Die Vernehmung des Legationsrats Prinzen Alexander von Hohenlohe-Schillingsfürst beschränkte sich darauf, dass der Zeuge erklärte, weder Leckert noch von Lützow je gesehen oder einen von ihnen empfangen zu haben. Wirklicher Legationsrat von Holstein erklärte als Zeuge, dass er Leckert zum ersten Mal sehe und von Zuwendung von Nachrichten an diesen durch seine Person absolut keine Rede sein könne. Direktor Dr. Mantler von Wolfs Telegrafenbüro: Er habe das viel besprochene Dementi in der Deutschen Tageszeitung veranlasst, um den vielfachen Erörterungen über die Meldung des Wolfenbüros bezüglich des Kaisertoasts ein Ende zu machen. Soweit er sich erinnere, ist die erste Depesche um 11:45 Uhr hier im Büro eingegangen. Die Berichtigungsdepesche traf erst wahrscheinlich nach 1 Uhr ein. Da es Sonnabendnacht war, so lag für das Büro keine Möglichkeit vor, diese Berichtigungen wenigstens noch den Berliner Blättern mitzuteilen. Der folgende Zeuge war der Verleger des Breslauer Generalanzeigers Werle. Er habe von Lützow als Manöverberichterstatter engagiert. Dieser habe ihm dann in Breslau Leckert als seinen bekannten und geschickten Journalisten vorgestellt. Letzterer habe gesagt, dass er eine Unterredung mit dem Reichskanzler gehabt habe. Nachdem er versichert, dass alles, was er darüber melden werde, Tatsachen seien, habe er Leckert aufgefordert, das Manuskript einzuschicken, und das sei denn auch geschehen. Er sei dann von Leckert mit den 100 Mark hineingelegt worden. Von Lützow habe ihm bei Antritt der Verbindung geschrieben, dass er Hofstaatenbeziehungen habe. Oberstaatsanwalt: Ich möchte vom Angeklagten von Lützow wissen, zu welchen Hofstaaten er Beziehungen habe. Angeklagter: Das habe ich wohl nicht gesagt. Ich habe wohl nur von Beziehungen zu Hofkreisen, militärischen Kreisen und dergleichen gesprochen. Oberstaatsanwalt: Welche Beziehungen hatten Sie zu Hofkreisen? Von Lützow: Direkte Beziehungen habe ich nicht im Auge gehabt, sondern nur gesagt, dass ich infolge meiner gesellschaftlichen Stellung mit derartigen Kreisen in Berührung komme und mancherlei höre. Alsdann erschien als Zeuge Kriminalkommissar von Tausch. Er bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, er sei seit etwa 4 Jahren mit dem Angeklagten von Lützow bekannt, auf welche Weise die Bekanntschaft entstanden sei, wisse er nicht mehr. Vorsitzender: Hat von Lützow der Polizei Dienste geleistet, Recherchen vorgenommen oder dergleichen? Zeuge: Jawohl. Wenn mir ein Artikel aufstieß, von welchem ich annahm, dass er die Polizei beschäftigen könne, dann wandte ich mich an Herrn von Lützow und bat ihn, den Verfasser zu ermitteln. Wir müssen derartige Leute haben. Was von Lützow zu erledigen hatte, war durchaus harmlos und keineswegs unehrenhaft. Vorsitzender: Sie mussten also doch annehmen, dass von Lützow der geeignete Mann war, der bereit ist, derartige Aufträge zu erledigen. Zeuge: Das habe ich angenommen. Vorsitzender: Also, diese Beziehungen zwischen Ihnen und dem Angeklagten haben 4 Jahre bestanden? Zeuge: Jawohl, ungefähr so lange. Vorsitzender: Wie war es nun, als der Artikel in der Welt am Montag erschien? Haben Sie sich dabei auch an von Lützow gewandt, um den Verfasser zu ermitteln? Zeuge: Ich fragte Herrn von Lützow nach dem Verfasser des Artikels der Welt am Montag. Da nannte er sich selbst und fügte hinzu, der Artikel rührt vom Staatssekretär des Auswärtigen Amts, Freiherrn von Marschall, her, der Leckert die erforderlichen Informationen gegeben hat. Ich hielt es für unglaublich, dass sich das Auswärtige Amt zur Unterbringung eines inspirierten Artikels eines so blutjungen Menschen wie Leckert bedienen werde. Ich erzählte die ganze Sache in Form eines Vortrages dem Herrn Polizeipräsidenten, der natürlich auch den Kopf schüttelte. Am folgenden Tage erklärte mir der Polizeipräsident, er habe sich bei Herrn von Marschall erkundigt und erfahren, dass alles Schwindel sei. Ich habe alsdann Herrn von Lützow kommen lassen, ihm das Ergebnis mitgeteilt und ihn gebeten, nur in Form eines Berichts die Entwicklung der ganzen Angelegenheit darzustellen. Von Lützow blieb aber dabei, dass die Sache der Wahrheit entspreche. Von Lützow sagte, Leckert ist gar nicht so unbedeutend, wie ich vielleicht annehme. Der junge Mann habe vortreffliche Verbindungen. Er sei in Breslau von Herrn von Marschall in jovialer Weise empfangen worden. Von Lützow hat mir dies auch noch schriftlich versichert. Ich kam schließlich zu der Überzeugung, dass von Lützow von Leckert düpiert worden sei. Vorsitzender: Haben Sie von Lützow aufgefordert, Ihnen Leckert einmal vorzustellen? Zeuge: Nein, ich kannte Leckert von Ansehen vom Breslauer Kaisermanöver aus. Ich bin der Ansicht, dass Leckert in der Tat einen Hintermann hat, denn ich halte ihn für zu unerfahren in der Politik, um sich selbst eine so fein eingefädelte Intrige auszudenken. Sein Gewehrsmann dürfte natürlich in anderen Kreisen zu suchen sein. Der Hintermann dürfte mehr die Absicht gehabt haben, dem Staatssekretär von Marschall ein Bein zu stellen. Vorsitzender: Es wäre nun sehr interessant, diesen Hintermann kennenzulernen. Zeuge: Es ist nicht unmöglich, dass dieser Hintermann noch gefunden wird. Staatssekretär von Marschall: Die Annahme des Kommissars, dass Leckert einen Hintermann habe, ist ja recht interessant. Es wäre aber wünschenswert, wenn der Herr Beamte seine Anschauung begründete. Ist es dem Herrn Kommissar nicht bekannt, dass die Polizei Leute benutzt hat, die sich Skandalartikel aus den Fingern sogen zu Angriffen gegen das Auswärtige Amt? Ich erinnere nur an Herrn Norman Schumann. Von Tausch: Wir sind Polizeibeamte, Herr Staatssekretär, und wir müssen Leute haben, die bei der Presse bekannt sind. Einen Herrn, der beim Ulk oder den Fliegenden Blättern angestellt ist, können wir allerdings nicht gebrauchen. Wir auf der Polizei treiben keine Politik. Wir erfüllen nur die Aufträge, die wir bezüglich der Ermittlung journalistischer Angelegenheiten erhalten. Es ist fern von uns, auf eigene Faust Politik zu treiben. Staatssekretär von Marschall: Der Herr Polizeikommissar verteidigt sich gegen Vorwürfe, die kein Mensch gegen ihn erhoben hat. Ich erinnere den Kriminalkommissar nur daran, dass ein gewisser Norman Schumann auch von ihm zur Ermittlung in Presssachen benutzt worden ist und dass sich dann herausgestellt hat, dass dieser selbe Vertrauensmann Norman Schumann fast alle die Skandalartikel gegen das Auswärtige Amt selbst verfasst hat, bezüglich deren er von Herrn von Tausch mit Ermittlungen betreffs der Urheber betraut war und die sämtlich aus den Fingern gesogen waren. Nach den Erfahrungen, die Herr von Tausch mit diesem Herrn Norman Schumann gemacht hat, möchte ich doch, dass er sich näher erklärt, was er gerade in diesem Falle hier meint, dass Herr Leckert doch wohl einen Hintermann gehabt habe und sich diese Dinge nicht aus den Fingern gesogen habe. Es ist mir das sehr wichtig, denn ich muss annehmen, dass dieser von dem Kriminalkommissar in der Luft gelassene Hintermann zum Piedestal für weitere Verdächtigungen gegen das Auswärtige Amt werden könnte. Zeuge: Ich habe schon gesagt, dass ich Leckert nicht für politisch genug erfahren halte, Intrigen einzufädeln. Vorsitzender: Aus dem Protokoll, welches Sie mit Leckert aufgenommen haben, geht hervor, dass er Ihnen bald Herrn von Marschall, bald Herrn von Holstein als seinen Gewehrsmann bezeichnet hat. Zuletzt hat er gesagt, er habe sein Ehrenwort gegeben, den Mann nicht namhaft zu machen, da dieser sonst seine Stellung verlieren könne. Ist es Ihnen nicht aufgefallen, dass ein Beamter für nichts und wieder nichts sich in die Hände eines so jungen Menschen geben sollte? Zeuge: Ja, gewiss, ich halte aber doch an der Annahme fest, dass Hintermänner existieren. Oberstaatsanwalt: Hat Lützow für die Dienste, die er leistete, Bezahlung erhalten? Zeuge: Jawohl, er ist für seine Zeit, die er uns opferte, entschädigt worden. Oberstaatsanwalt: Haben Sie die Stellung des Herrn von Lützow denn nicht ebenso aufgefasst wie die der sogenannten Vertrauensmänner, welche in den politischen Prozessen eine Rolle spielen? Zeuge: Nein, keineswegs. Wir müssen Leute an der Hand haben, welche in der Presse bekannt sind. Wir haben noch andere Journalisten an der Hand, aber niemals habe ich einem von ihnen eine Zumutung gestellt, durch deren Ausführung sie sich in ihrer Ehre gekränkt finden konnten. Vorsitzender: Wenn Sie nun zum Beispiel durch direkte Anfrage bei einer Zeitung auf die Antwort gefasst sein müssen, ja, das ist Redaktionsgeheimnis, werden Sie sich dann nicht eines Ihrer Journalisten bedienen? Zeuge: Ja, gewiss, wie soll man es anders machen? Ich muss, um in Presssachen informiert zu sein, befähigte Leute an der Hand haben. Es geht ja gar nicht anders. Oberstaatsanwalt: Ich will auch gar keinen Vorwurf etwa gegen die Polizei erheben, denn ich weiß, dass diese ohne die Mitarbeit solcher Vertrauensleute nicht ihren Aufgaben gerecht werden kann. Es fragt sich bloß, wie man die Tätigkeit dieser Leute selbst beurteilt. Zeuge von Tausch: Und besonders der Polizei. Wenn jemand anderen Behörden Dienste leistet, so sagt man, sie erhalten Informationen. Wenn uns solche Dienste erwiesen werden, dann heißt es Spitzel. Das haftet uns nun einmal an. Wenn andere Behörden Journalisten Informationen erteilen, so werden die betreffenden Journalisten auch gefragt, wo wohl die eine oder die andere Nachricht herrühre. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski: Ist dem Zeugen bekannt, dass auch vom Pressbüro ganz anständige Personen mit der Mission betraut werden, Verfasser bestimmter Artikel zu ermitteln? Zeuge von Tausch: Aber gewiss, ohne solche Rechercheure kommt doch keiner mehr aus. Solche Rechercheure werden in Patentsachen gebraucht, jeder Rechtsanwalt gebraucht sie. Verteidiger: Sehen Sie die Vertrauensleute, die andere Behörden benutzen, anders an als diejenigen, die Sie benutzen? Zeuge: Keineswegs. Staatssekretär von Marschall: Das Auswärtige Amt hat aus ganz besonderen Gründen seit mehreren Jahren bei der Ermittlung der Urheberschaft von Artikeln nicht mehr die Hilfe der politischen Polizei in Anspruch genommen. Dies ist nur bezüglich des schon erwähnten Artikels der Münchner Neuesten Nachrichten der Fall gewesen. Es wäre doch interessant zu erfahren, welche Erfahrungen Herr von Tausch bei dieser Gelegenheit mit Herrn von Lützow gemacht hat. Von Tausch: Ich habe von Herrn von Bronsart den Auftrag erhalten, den Verfasser des Telegramms der Münchner Neuesten Nachrichten zu ermitteln. Ich habe von Lützow damit beauftragt. Dieser kam mit der Meldung, dass die Notiz aus dem literarischen Büro stamme. Die angestellten Recherchen ergaben die Unrichtigkeit dieser Behauptung. Damit war die Sache zu Ende. Ich hatte die Empfindung, dass mich Herr von Lützow wohl düpiert habe, da er keine Beweise bringen konnte und die angestellte Untersuchung auch ergeben hatte, dass die Beschuldigung unwahr sei. Herr von Lützow hatte sich damit entschuldigt, dass ihm dann sein Gewährsmann wohl etwas vorgeschwatzt habe. Oberstaatsanwalt: Haben Sie Veranlassung genommen, Ihrem höchsten Chef, Herrn von Köller, über das Ergebnis der Ermittlungen und Ihre Erfahrungen mit von Lützow Mitteilung zu machen? Zeuge: Ich habe jeden Tag Herrn von Windheim Mitteilung gemacht. Dem Herrn Minister Mitteilung zu machen, war ich nicht befugt. Oberstaatsanwalt: Hat Ihnen von Lützow Namen genannt und für den Betreffenden Geld verlangt? Zeuge: Ja, er nannte den Namen des Schriftstellers Kukutsch, dem er 100 Mark geben solle. Oberstaatsanwalt: Haben Sie nicht ermittelt, dass das alles Unwahrheiten waren? Zeuge: Mit Sicherheit nicht. In solchen Fällen spielen für uns 100 Mark auch keine so große Rolle, um darauf noch weiter zu recherchieren. Ich habe dem Kriegsministerium Mitteilungen gemacht, die 100 Mark sind vom Kriegsministerium erstattet und ich habe sie Herrn von Lützow gegeben. Dieser brachte eine mit Kukutsch unterschriebene Quittung. Oberstaatsanwalt: Haben Sie nach diesen Erfahrungen doch noch Herrn Lützows Behauptungen über die Hintermänner des Leckert Glauben beimessen können? Zeuge: Ich glaubte es ihm, weil es Leckert bestätigte. Rechtsanwalt Glatzel: Hat der Zeuge einen bestimmten Verdacht, dass seine Recherchen nach dem Hintermann noch Erfolg haben werden? Kann er mit einem bestimmten Namen hervortreten? Der Zeuge besann sich einige Zeit, ob er dies tun solle. Als aber alle Parteien, ebenso Herr von Marschall, die Nennung des Namens für wünschenswert erklärten, nannte von Tausch den Namen eines ehemaligen Konsuls von Ecuador namens René aus Stettin. Leckert versicherte, dass er diesen gar nicht kenne, ebenso Freiherr von Marschall. Der Gerichtshof beschloss, René sofort vorzuladen. Von Marschall betonte, von Tausch habe die Nachricht, dass die Mitteilung aus dem literarischen Büro stamme, dem Kriegsministerium zuerst ohne jeden Zusatz als seine eigene Meinung mitgeteilt. Der nächste Zeuge war Oberstleutnant Gäde. Ich kenne Herrn von Lützow nicht persönlich, habe nie mit ihm gesprochen und ihm nie einen Auftrag gegeben. Was seine Glaubwürdigkeit betrifft, so kann ich Folgendes sagen. Während der Amtstätigkeit des Generals Bronsart von Schellendorf als Kriegsminister habe ich die Angelegenheiten der Presse zu bearbeiten gehabt. Zweck und Inhalt dieser Presstätigkeit waren nur sachlicher und technischer, niemals persönlicher und politischer Art. Es mussten aber manchmal Nachforschungen nach der Urheberschaft bestimmter Artikel angestellt werden. Dies war namentlich bei einem Artikel der Münchner Neuesten Nachrichten über die Militärstrafgerichtsordnung der Fall, an welchen sich Artikel des Hannoverschen Kuriers und der Berliner Neuesten Nachrichten schlossen, die gleichfalls den Eindruck der Indiskretion machten. Dann kamen Artikel über die Nebenregierung und den General von Hahnke. General von Bronsart hat allen diesen Dingen vollständig ferngestanden, wie ich hier in aller Öffentlichkeit mit allem Nachdruck betone. Ich stehe mit meiner Person dafür ein. Kriegsminister von Bronsart hat keinen dieser Artikel verfasst oder inspiriert. Er war von ihnen aufs Peinlichste berührt. Diese Artikel waren mit großem Raffinement so geschrieben, dass man annehmen durfte, sie stammen aus dem Kriegsministerium. General von Bronsart hatte deshalb alle Veranlassung, den Urhebern dieser perfiden Machenschaften auf die Spur zu kommen. Deshalb bediente man sich der Hilfe der politischen Polizei. Ich habe nur mit Herrn von Tausch verhandelt. General von Bronsart hat diesen nicht gesprochen, wie er auch niemals einen Journalisten empfangen hat. Herr von Tausch hatte mir gesagt, dass er mit solchen Nachforschungen Herrn von Lützow betraut hatte. Dieser nun hat sich in zwei Fällen als Vertrauensmann der politischen Polizei nicht als glaubhaft erwiesen. Bezüglich des Telegramms der Münchner Neuesten Nachrichten hat von Lützow dem Herrn von Tausch berichtet, er habe sich an die Herren des literarischen Büros herangemacht und ein Herr Kukutsch habe versprochen, gegen einen Betrag von 50 Mark nähere Mitteilungen über die Provenienz dieser Angriffe zu machen. Die 50 Mark wurden angewiesen, Herr von Tausch brachte eine ihm von Herrn von Lützow übergebene angebliche Quittung des Kukutsch, die ich dem Vorsitzenden überreiche. Die Nachrichten blieben aber aus und Herr Kukutsch hat dann bei Gelegenheit der eingeleiteten Disziplinaruntersuchung eidlich bestritten, über die Provenienz dieser Depesche etwas zu wissen. Bei dieser Sachlage hat dann Herr von Tausch selbst zugegeben, dass Herr von Lützow sich nicht immer als zuverlässig erwiesen habe. Bald darauf kam aber Herr von Tausch wieder mit der Meldung, dass Herr von Lützow nun eine andere Quelle habe. In dem Hannoverschen Kurier war ein ähnlicher Artikel über die Militärstrafgerichtsordnung erschienen. Nach der Behauptung des Herrn von Lützow sollte Herr von Wangerow, der Vertreter des Hannoverschen Kuriers, bereit sein, den Verfasser zu nennen, wenn er eine Entschädigung erhielte. Diese sollte nicht in Geld bestehen, sondern in der Überlassung eines offiziellen, aus dem Kriegsministerium stammenden Artikels über das Militärstrafgerichtsverfahren. Mit Genehmigung des Kriegsministeriums habe ich dann eine ganz harmlose Stilprobe zu Papier gebracht, welche durch Vermittlung des Herrn von Tausch Herrn von Lützow zugestellt wurde. Eines Tages erhielt ich einen Brief des Herrn von Wangerow. In diesem teilte er mit, dass Herr von Lützow den betreffenden Artikel direkt aus dem Kriegsministerium erhalten habe, mit dem Zusatze, dem Kriegsministerium liege sehr daran, dass dieser Artikel in die Presse lanciert werde. Von Wangerow setzte in dem Brief auseinander, dass er diesem Wunsche nachgekommen sei und den Artikel in der Nationalzeitung und im Hannoverschen Kurier veröffentlicht habe, aber doch sich vergewissern möchte, ob es richtig sei, dass das Kriegsministerium die Veröffentlichung wünsche. Daraus habe ich gesehen, dass Herr von Lützow seinen Auftrag geradezu auf den Kopf gestellt hat und habe Herrn von Tausch gesagt, er sehe nun wieder, wes Geistes Kind Herr von Lützow sei. Herr von Wangerow habe ich mitgeteilt, dass von Lützow ihm etwas vorgeredet habe. Auf Befragen des Oberstaatsanwalts bestätigte der Zeuge, dass Freiherr von Marschall seinerseits alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, um den auf Herrn von Köller geworfenen Verdacht der Indiskretion zu beseitigen. Dies sei ihm auch in dankenswerter Weise gelungen. Ende von Abschnitt 21. Aufgenommen von Martin Habecke.